Am 15. Aprilabend fand auf dem Kim Il-sung-Platz die Soiree der Jugendlichen und Studenten zum 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung unter dem Motto »Wir werden dem großen Sonnenkorea zum ewigen Ruhm verhelfen« statt. Auf der Tribüne erschienen Kim Jong-nam, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZKDAP-DRK und Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der TVRK, der Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZKDAP-DRK, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee, Park Bong-ju, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZKDAP-DRK, stellvertretender der Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und Vorsitzender des Kabinetts der TVRK, Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZKDAP-DRK und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und weitere verantwortliche Kader der Partei des Staates und der Armee, der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die stellvertretenden Vorsitzenden des Kabinetts und die Vorsitzenden der Bezirkskomitees der Partei bei der Arbeit Koreas. Auf der Tribüne nahmen Kun Sun-hi, Berater des Zentralpräsidiums des Generalverbandes der Japan-Koreaner, Choi Eun-bok, Vorsitzender des Generalverbandes der China-Koreaner, Yun Gil-sang, Vorsitzender des Landesvereins der USA-Koreaner und Kim Chil-sung, erster stellvertretender Vorsitzender des Internationalen Einheitsverbandes der Koreaner, ihre Plätze. Auf den Plätzen für Ehrengäste waren die Delegierten für die Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung, die Funktionäre der Partei, Militär- und Machtorgane, Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern und die verdienstvollen Persönlichkeiten zu sehen. Dazu wurden eingeladen die Gratulationsgruppen und Delegationen der Auslandskoreaner, einschließlich der Gratulationsdelegation der Japan-Koreaner, die Auslandskoreaner und der Vertreter der Pyongyanger Zweistelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas, sowie die ausländischen Diplomaten, die Vertreter der internationalen Organisationen und die Militärattachés in der TVRK und ihre Frauen, die Mitarbeiter der Botschaften verschiedener Länder, die ausländischen Gäste, die zur Teilnahme an den Festveranstaltungen zum Tag der Sonne die TVRK besuchen und weitere Ausländer, die sich in der TVRK aufhalten. Mit bunten Feuerwerken, die dem jugendstarken Land, das voller Vitalität voranschreitet, eine glänzende Zukunft zu wünschen schienen, tanzten die Teilnehmer der Soiree unter den Klängen der Blasmusik und der Lieder wie »Wir gehen auf den Weg zu Berg« und »Der fortschreitende Sozialismus«. Auch die Auslandskoreaner und Ausländer, die den Tag der Sonne als den gemeinsamen Festtag der Menschheit feiern, tanzten voller Freude mit den Teilnehmern der Soiree.